Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute haben wir ein neues Thema, nämlich Nebenfiguren, die keine eigene volle Episode wertvoll zu labern sind, die wir aber trotzdem unbedingt belabern wollen. Wir, das sind ich, Miso und hallo Flora. Hi. Ja, das ist einfach ein Thema. Es gibt so viele gute Charaktere in Sailor Moon. Deswegen ist es ja auch nur eine Auswahl, also die Liebsten. Und es gibt einfach. Also ich habe mich konzentriert auf PGSM und ich könnte auch zu Seramio ab und zu was sagen. Die meisten Nebenfiguren haben wir natürlich im Anime. Ja. Und auch im Manga. Da ist auch Stück meine. Ja, das stimmt. Meine Auswahl kommt vor allen Dingen aus dem Anime, muss ich total sagen. Und ich habe ausgeschlossen jetzt natürlich, obwohl ich da sehr, sehr viele sehr liebe, die Katzen und die Bösewichte, die wir häufiger sehen. Ja. Aber die kriegen wahrscheinlich eine eigene Folge. Eben. Und wir haben über manche Figuren, gerade so Familienmitglieder, wie zum Beispiel Reys Großvater, da haben wir in anderen Folgen schon so viel gesagt, dass wir gesagt haben, wir reden jetzt nicht nochmal über genau dasselbe, aber vielleicht kriegen sie eine ehrenvolle Erwähnung. Genau. Ich habe nicht ganz so viele PGSM-Figuren aufgeschrieben. Deswegen würde ich sagen, fang du mal an, weil du hast so viele Anime. Gut, also ich fange an mit Saori und Kobayashi. Ja. Die sieht man in genau einer Folge und Leute, die nicht so besessen sind mit den beiden, die werden sich wahrscheinlich nicht an die beiden erinnern. Das ist eine super S-Folge. Es ist eigentlich eine ganz bescheuerte Folge, aber ich habe da ein paar Sachen dran sehr lieb. Der Plot ist, über die habe ich auch schon mal geredet, dass Mamoru kriegt Besuch von zwei seinen Studienkameraden, die auch Klassenkameraden waren, eventuell, und kriegen quasi Usagi und Chibusa vorgestellt. Saori steht ein bisschen auf Mamoru, ein bisschen doll auf Mamoru, und hat, nachdem sie die beiden sieht, plötzlich wieder Hoffnung, dass sie doch landen könnte, weil das kann ja auf gar keinen Fall, Usagi kann ja keine ernsthafte Freundin sein. Ja, Usagi ist überhaupt gar nicht, hat überhaupt gar kein Problem damit, ist total chill, was tatsächlich mega schön ist, weil meistens sehen wir sie ja so super eifersüchtig, aber in der Folge hat sie überhaupt total die Ruhe weg. Chibusa ist diejenige, die das Kopfkino bekommt, dass um Gottes Willen, wenn er jetzt Saori nimmt, dann wird sie niemals geboren. Und gemeinsam mit Kobayashi, der nämlich auf Saori steht, stalken die beiden Mamoru und Saori hinterher, als die shoppen gehen. Also, das ist eine ganz niedliche Folge. Und an sich, Saori und Kobayashi, dafür, dass die in einer Folge vorkommen, benutze ich in so unfassbar viel Fanfiction. Ja. Deswegen sind sie mir eigentlich im Begriff, weil ich sie bei dir gelesen habe und auch, weil sie da schön porträtiert sind und nicht, weil ich mich an die Episode erinnere. Genau. Wobei Mamoru und Shopping ist ein schöner Gedanke, weil ich verschmelze gern die Mamoru Headcanons mit den Kamen Rider Ibuki Headcanons, der vom selben Schauspieler gespielt wird wie in Live-Action. Und der geht auch gern shopping und braucht aber immer Hilfe dabei. Wer muss immer jemanden mitnehmen, weil sonst kann er sich nicht entscheiden. Ja. Naja, und das wie ich gesagt, süß. Es ist Saori. Ja. Er hilft Saori shoppen, nämlich ein Geschenk für den Typ. Genau, er hilft Saori, ein Geschenk für den Typ, den sie mag, also ihn auszusuchen. Aber ja, also wie gesagt, an sich, an der Frau ist relativ viel. Ich schreibe jetzt gerade wieder eine Fanfiction über sie, mal wieder. Aber da ist ja auch eigentlich relativ viel dran auszusetzen, denn immerhin nimmt die einfach seine Beziehung nicht ernst und entscheidet, ich versuche es jetzt trotzdem. Und tatsächlich ist es ja nicht, dass Usagi ist doch lieb und nett und süß und ne, liebe jeder, den man eben lieben möchte, sondern erst als sie kapiert, das ist Sailor Moon, lässt sie los. Okay. Das ist ja auch, auch so eine Ebene, wo man tatsächlich auch dran meckern könnte. Aber an sich, ich finde die so lieb und ich finde die so süß. Und Kobayashi finde ich noch viel toller, weil Kobayashi hat irgendwie, das ist so ein Der ist so süß, nett und so süß, selbstironisch und einfach auch ein bisschen witzig und so ein bisschen frech auch. Und er erinnert mich an meinen Mann. Ah, okay. Dann ist so. Dann ist so wirklich. Und so Kategorien, ja. So, also ich so, finde das auch nicht schlimm mit Saori, weil das ist oft so ein Phänomen, dass wenn jemand eine Freundin hat, dass sie dann für andere Frauen interessanter wird, weil sie sehen, okay, ich meine, Mamoru war die ganze Zeit interessant für ihn. Das wird auch total thematisiert. Kobayashi sagt auch, hätte Mamoru eine ernstzunehmende Freundin, würde ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen, denn die werden in der Uni so als ideales Paar. Also, ne, das ist genau das Thema dieser Folge. Aber Usagi lässt sich so schön davon überhaupt gar nicht beirren. Es ist so völlig egal für sie. Und das finde ich total großartig. Ja. Und wie gesagt, Saori macht auch gar nichts. Ja. Saori ist, steht am Ende überhaupt null. Und lässt los und sagt, ne, gegen die habe ich sowieso keine Chance. Warum auch das jetzt eben immer der Gedanke dann kommt, dass es unbedingt Sailor Moon sein musste, ist noch was anderes. Aber es ist eigentlich eine süße Folge und ich finde, wir haben so viele Charaktere, die wir nur eine Folge sehen. Und die wurden echt schön charakterisiert, die wurden auch echt rund charakterisiert, eben weil sie auch Ecken und Kanten haben und nicht nur positiv sind. Ja. Und weil sie eben im Doppelpack kommen und weil das tatsächlich einfach auch mal eine Dynamik war zwischen zwei Personen, die zwar romantisch anbandeln soll, einer ist eben unglücklich verliebt in die andere, aber trotzdem eine Freundschaft porträtiert und mal Leute von Mamoru sind. Ja. Deswegen haben wir nicht. Ich finde ich süß. Ich mag es, wenn Usagi nicht eifersüchtig ist. Ja, das mag ich auch. Ich meine, die Sache ist, ich habe das auch im PGSM, was ich jetzt nicht wirklich. Aber im PGSM ist Usagi generell nicht eifersüchtig und das, sondern mag generell Leute, die Mamoru auch mag und das ist einfach schön. Ich habe Frieden damit geschlossen, dass sie so als unfassbar eifersüchtig charakterisiert wird, indem ich das weitergesponnen habe und der Meinung bin, dass Mamoru das wahrscheinlich ziemlich gut findet, weil er ja nicht so viele Leute hat, die quasi besitzergreifend sind, was ihn angeht, weil er eben keinen Platz in der Welt hat. Somit denke ich, dass ihn das nicht stört und deswegen habe ich Frieden damit geschlossen. Und ich meine, es gehört auf jeden Fall zu Usagi dazu, denn wir sehen es so häufig. Aber ich finde es total schön, wenn wir es mal nicht sehen. Ja. Und wenn sie mal einfach ruhig bleiben kann und sagen, ach, Mamoru und ich, wir beide, da kannst du gar nicht. Und ich denke auch später, immer am Anfang ist sie sich eben unsicher in ihrer Beziehung zu Mamoru. Und ich denke, das wird dann auch besser mit der Zeit. Ach, weiß ich gar sie nicht. Ist sicher immer, sie wird immer impulsiv sein, aber sie wird sich nicht, denke ich, so sehr in Frage gestellt sehen müssen. Ja, ja, das glaube ich auch, das hoffe ich auch. Natürlich ist das total tagesabhängig. Ja. Also gerade für jemanden, der eifersüchtig ist, du bist immer dann am eifersüchtigsten, wenn du dich gerade scheiße fühlst. Okay. Dann würde ich jetzt jemanden bringen von PGSM. Eigentlich wollte ich sie nicht bringen, aber es passt gerade so gut. Ja. Und zwar Hina. Ja. Es ist so, Mamoru hat nämlich eine Verlobte in PGSM. Und es ist ein bisschen komisch, weil er ist zusammen mit ihr aufgewachsen. Hina Kusaka heißt sie. Wird gespielt von Moeko Matsushita. Und sie haben eine Rückblende, wie sie als Kinder zusammen spielen und sie ist die Tochter von seinem finanziellen Wohltäter beziehungsweise das wird so komisch übersetzt immer. Was ist ihr Vater für Mamoru? Also er gibt Mamoru Anweisungen, wie zum Beispiel es war ausgemacht, dass er erst zu Ende studiert, bevor die beiden heiraten. Irgendwann ruft der Vater von Hina an und verlangt, dass jetzt vorher geheiratet wird oder und der hat also schon sehr viel hier zu melden und zu sagen und er hat keine richtige Vaterstelle und wir sehen auch keinen richtigen Dialog zwischen den beiden, aber da ist doch eine Familie, die eine große Rolle in Mamorus Vergangenheit gespielt hat. Und die bleiben auch Sandkastenfreunde. Allerdings mit einem gewissen Sicherheitsabstand eine gewisse Zeit. Und naja, er hat eben Hina. Er ist nicht wirklich, also wir sehen keine Szene mit Hina, wo er wirklich glücklich aussieht. Er ist eben ihr gegenüber sehr verschlossen, sehr mürrisch. Er benimmt sich absolut seltsam, sobald seine Tuxedo-Mask-Probleme hier auftauchen. Mhm. Und Hina ist eben so das totale Gegenstück zu Usagi, das habe ich schon mal in einer Folge gesagt, wo Usagi eben impulsiv ist und jugendlich und sie ist eben schon sehr erwachsen, sie ist sehr, sehr beherrscht, sie ist total immer unterstützend. Sie stellt keine kritische Frage, sie stellt Mamoru nicht in Frage, sie kommt einmal vom Einkaufen zurück und da sitzt jemand in Mamorus Apartment und spielt Klavier und sie fragt nicht, warum hast du Besuch, wer ist das, was soll das? Ja. Sondern sie lässt sich von Mamoru, er sagt, ach komm, lass uns mal schnell Kaffee trinken gehen und sie fragt nicht nach. Sie ist einfach nur so kritiklos unterstützend und das braucht er überhaupt nicht. Ja. Er braucht jemand wie Usagi, die ihm sagt, sag mal, spinnst du? Ja. Die ja, ihn radikal genau. in Frage stellt. Genau. Die ihm von Anfang an tackelt mit der Schulter, die eben die ihn von Anfang an ihre Meinung ins Gesicht trompetet, in voller Lautstärke, die ihm einfach... Die so ein bisschen aus sich rausholt. Ja, sie lässt ihm diesen Scheiß einfach auch nicht durchgehen. Ja. Und ich denke, das braucht er viel mehr. Das ist einfach ein viel ehrlicheres Feedback als dieses Total. Bedingungslose Unterstützen, was Hina macht. Wo man ja. sich ja denken könnte, oh, das ist toll, das würde ihm total... Nein, das braucht er überhaupt nicht. Mhm. Und was er auch nicht, er redet nicht mit einem Wort mit ihr über seine Identitätsprobleme, weil er ja nicht genau weiß, wer er ist, weil er auch viel vergessen hat in PSM und in der Beziehung ist es eben, also ja, und Usagi das trifft ihn und sagt, oh, die ist so toll, die ist so nett, die ist so lieb, ja. die ist so schön, da habe ich ja gar keine Chance. Ja, das ist ja lustigerweise genau die Dynamik, die ich und alle Leute, die ich kenne, die irgendwie eine dritte Person für Mamoru schreiben, ihm ja meistens geben. Jemand, der auf dem Papier halt genauso erfolgreich und genauso macht genauso diese Dinge und ist auch genauso still und holt ihn da halt nicht raus. Ja. Die unterstützt ihn in dem Ding, in dem wie er ist, aber da ihm, wie er ist, nicht wirklich gut tut, tut ihm das nicht wirklich gut. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich weiß, wie Hina als Person ist. Ist sie still oder nimmt sie sich zurück um seinetwillen? Ja. Ich habe oft den Eindruck, sie nimmt sich zurück um seinetwillen, weil wir sehen sie später, als sie mit Momo... Sie ist diejenige, am Anfang hängt sie sich noch an ihn, weil sie, als sie von einem Yoma angegriffen wird, sagt sie, lass mich nicht alleine, geh nicht weg. Und dann verspricht er ihr das auch. Und obwohl sie da beide schon wissen, dass er eigentlich jemand anderen mag. Und Hina findet auch raus, dass es Usagi ist, klammert sich dann erstmal an Mamoru, weil, wie gesagt, Yoma-Attacke und Problem. Und danach aber geht sie in sich und merkt, nein, das ist mir nicht genug. Und dann macht sie Schluss und das ist eine tolle Szene. Und sie sagt... Ich finde es auch sehr gut, dass sie Schluss macht. Ja, sie sagt, ich weiß, wir mögen uns, aber das reicht mir nicht. Mhm. Das ist nicht genug. Und... wenn du mich nicht wirklich, wirklich willst und nur mich, dann lass es doch. Dann geh alleine nach England und ich bleib hier und irgendwann kommst du mal wieder und irgendwann reden wir mal wieder. Aber jetzt erstmal will ich nichts mehr von dir hören. Ja. Und sie kriegt ein eigenes Special hinterher. Als die Serie vorbei ist, kriegt sie noch so ein 10-Minuten-Special. Sie wird Schauspielerin. Sie ist erfolgreich. Sie ist nicht so introvertiert, wie sie tut. Ja. Ja, sie spielt eigentlich nur dieses aufopferungsvolle Eheweib, weil sie, oder die aufopferungsvolle Freundin, Frau, weil das hier die japanische Kultur... Ja, es ist das japanische Ideal und ich denke, sie versucht ihm eben schon zu helfen. Sie will ihm nicht auf die Nerven gehen oder nicht in ihn dringen, das ist vielleicht auch eine Dynamik, die sie von früher haben, aber sie hat eben dieses ganz, ganz ideale japanische Ding, was Usagi nicht hat und die beiden mögen sich, das ist ja das Schlimme. Ja. Sie mag Usagi, Usagi mag Hina und ich mag das aber auch, dass das nicht so ein Eifersuchtsdrama ist und das zeigt auch ein bisschen besser im Kontrast, was Mamoru eigentlich an Usagi findet. Eben nicht, klar, aufmerksam wird er auf sie, als er merkt, oh, das ist Sailor Moon. Und er kämpft auch sehr viel mit diesen Gefühlen. Nicht nur, weil er schon eine Freundin hat, das auch. und sich ihr gegenüber sehr verpflichtet fühlt und diese Verantwortung auch nicht einfach fallen lässt, nur weil er eine andere hat, sondern im Gegenteil, er hält an dieser Verantwortung fest und steht dazu. Und es muss Hina sein, die es stoppt, er hätte es nicht gestoppt. Aber es zeigt eben schon die Beziehung von Usagi und Mamoru, wie viel lebendiger das ist. Ja. Und wie viel besser sie zueinander passen. Das gefällt mir an Hina. Ja. Ja. Das und stimmt. Ehrlich gesagt, was mir nicht gefällt, ist, dass wir eben doch sehr wenig über ihren familiären Hintergrund erfahren. Sie ist befreundet mit Motoki, das ist schon mal gut. Aber ich wüsste einfach. Sie hat ja auch eine ganz klare Funktion. Sie ist ja nicht. Ne, ihre Funktion ist ganz klar die Beziehung. Die Beziehung zu Mamoru und vor allen Dingen aber auch die Hürde für Usagi zu sein. Und sie, ne, PGSM versucht total, sie ganz positiv dastehen zu lassen. Aber ihre Funktion ist es nicht, ein eigenständiger Charakter zu sein, sondern was sie für Mamoru und Usagi darstellt. Und deswegen fehlt ganz viel bei ihr. Ja. Und das ist untypisch für PGSM. Vor allem, weil sie ja so eine Vorgeschichte von Mamoru ist, auch repräsentiert. Hier gibt es noch ein interessantes Trivia, so ein interessantes kleines Neben. Ein Zeichen, mit dem ihr Name geschrieben wird, ist das Zeichen für die Sonne. Und das ist auch Charakter. Ja. Damit wird sie ein Gegensatz zu Usagi, die mit dem Zeichen für den Mond geschrieben wird. Ja. Aber das ist hätte man nicht machen müssen, weil die Sonne ist ein bisschen anders besetzt. Dann ist das das Hi. Ja. Mhm. Ja, das. Und zwar beides. Auch das Kusa in ihren Familien. Na, beheißen beide Sonne. Mhm. Okay, also das ist meine erste PGSM-Figur. Hat jetzt gerade gut gepasst. Ich mag sie total, weil sie ist einfach so lieb und so gut porträtiert. Okay, jetzt du. Gut, eine andere Person, die ich noch drauf, ich gehe total random durch meine Liste, aber Kiyosuke. Und ich wusste nicht, wer das ist. Genau, Kiyosuke erinnert sich auch niemand, der nicht aufmerksam Super S guckt. Also wie gesagt, super, ich habe hier meine Hassliebe mit Super S. Ich finde, da sind ganz viele kleine Sachen, die ich total toll finde, aber ich hasse den großen Rahmenplot. Ja, ich hätte beinahe das Seramio Gegenstück dazu vorgeschlagen, aber ich mache es nicht. Also das Seramio Helios ist eben ein sehr anständiger Junge. Das ist nicht Helios, ne? Aber, ich denke, es ist einfach ein extra Ding, dass man mal separat einer anderen Episode machen muss. Kiyosuke ist einer der Klassenkameraden von Klibyusa. Den sehen wir oft zusammen mit Momoko. Mhm. Und die haben eine ganz total süße, wir kloppen uns und streiten uns und sind eigentlich aber total gut befreundet. Dynamik zwischen den beiden. Ich erinnere mich nicht an ihn. Und die vor allen Dingen auch so süß mit Klibyusa. Immer mal wieder wird so ein bisschen als, also der wird nie als Love Interest hingestellt, er wird eher als Love Interest für Momoke hingestellt. Ja. Und es gibt diese unfassbar süße Folge, das ist die Folge 155, wo er, also er wird porträtiert als ganz sportlich und das ist diese Schulfestfolge von Klibyusa. Und er kann nicht über den Bock springen. Ah, das, okay. Und genau, und einer vom Animationenquartett bringt ihm dann das Boxspringen bei, bevor sie ihn attackiert. Okay. Aber was ich daran süß finde, er wird halt als dieser coole Ich-kann-alles-Junge dargestellt, als der sich so ein bisschen über die anderen lustig macht und sowas, aber dann hat er eben diese Folge, wo er totale Panik und sitzt da heulend vor diesem scheiß Bock hat. Und das muss er doch schaffen und das muss er doch hinbekommen und ist dann total glücklich, wenn er es endlich hinbekommt. Und er sagt das von den anderen auch nicht. Also tatsächlich ist die aus dem Amazon-Quartett die Einzige, die am Ende weiß, dass er das nicht kann. Mhm. Weil er von den anderen alle so tut und so ganz verschämt tut, als könnte das und gar kein Problem und so. Und ich finde, das ist gerade für so einen kleinen Jungen eine total süße Folge. Ja, das stimmt. Ne? Dieser stolze Typ und dass das eben, wie gesagt, die Bösewichtin hilft ihm dann einfach. Weil, ne, sie will und auch, in jeder dass er das Klasse gibt es ein Kind, das nicht gerne nicht gerne Bock springt. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach dieses überhaupt etwas nicht können. Und statt seine erste Reaktion ist ihm peinlich, er redet nicht darüber, aber am Ende macht das einfach und probiert es, denn es ist ihm wichtig. Und es ist überhaupt gar nicht schlimm, dass er das nicht konnte, er kann es ja lernen. Und ja, also das ist auch so eine, das ist einfach eine Art von Message, ja, die ich total toll finde und die ich jetzt total mit Kiyosuke verbinde. Und die diese eine Folge mich diesen Jungen ganz anders sehen lässt. Es ist schön. Eine Folge von 200 kann man das mal machen. Aber genau, ich hätte mir natürlich auch mehr Charakterfolgen für andere Figuren gewünscht, als ausgerechnet ein Klassenkameraden von Chibiusa. Natürlich. Also wie gesagt, Super S ist sowieso total, also überhaupt die Tatsache, dass wir jetzt plötzlich, dass Chibiusa so sehr drin ist, dass wir mehrere ihrer Klassenkameraden kennen und benennen können. Und das tatsächlich, ne, Kiyosuke kommt ja sogar im Manga in Crystal vor. Ne? Wir kennen Kiyosuke. Okay. Und Momoko auch. Also die kommen in Crystal vor. Momoko kenne ich. Also Kiyosuke wird da nicht benannt mit Namen, aber es ist derselbe Charakter. Ja. Aber ich meine, die kommen ja auch in den Kurzgeschichten sogar vor. Ne? Das heißt, es sind zentrale Charaktere, die kennen wir aus Manga, Anime und Crystal. Aber dass sie überhaupt so zentral sind, da stehe ich eigentlich nicht hinter. Weil für mich ist das nicht die Chibiusa-Show. Und das ist auch einer der vielen Gründe, der vielen, vielen Gründe, warum ich Super S an sich überhaupt nicht leiden kann. Aber ja. Aber schön finde ich, dass es Mädchen-Jungs-Freundschaften gibt. Ja, genau. Einfach nur Freundschaften, so wie Usagi und Umino sich gut verstehen. Und das also ist meine, nicht das so ist nach Jungs Dynamik? Aber es ist nicht so, die Welt ist nicht sortiert nach Jungs und Mädels. Genau. Das ist nämlich was ganz stark auffällt im PGSM. Ja. Und was ich auch immer sehr bedauere. Also normalerweise macht PGSM wirklich alles besser. Das ist so mein Mantra hier, aber es ist wirklich, das ist was mir ganz stark aufgefallen ist im PGSM, dass die Welt von Jungs und Mädels, dass sich da nicht überschneidet. Ja. Und das ist sehr, sehr verschenktes Potenzial, da werde ich nachher auch nochmal drüber reden, denn dann rede ich über einen Mädchencharakter in PGSM. Ja, ich meine, das ist ja natürlich auch eine ganz andere Dynamik noch, gerade einfach, Umino ist ja der kleine Nerd in der Klasse und so wird er auch gehalten, auch wenn er dann seine Liebe findet und unfassbar zuckersüß, ich liebe Umino, aber das ist ja trotzdem, Kiyosuke ist schon der Schönling trotzdem. Und trotzdem muss der für Chibiusa überhaupt gar kein Love Interest sein, sondern die sind einfach nur befreundet. Und das, finde ich total toll. Ja. Aber ja, das ist einer von denen. Ach, dann mache ich sie doch eigentlich gleich als nächste. Kuroki Mio. Eine Figur, die es nur in PGSM gibt, also in der Live-Action. Sie ist super. Ich habe so viel gegen sie einzuwenden, aber sie ist so super. Es wird eine neue, in der Figur, in der sie eingeführt wird, es gibt ein neues Idol. Sie kommt aus dem Nix, sie hat plötzlich die besten Werbespots, sie hat einen Hitsong und die Klasse von Usagi spaltet sich plötzlich in Aino-Minako-Fans und in Kurokimio-Fans. Jetzt muss man sich plötzlich entscheiden, wen man mehr unterstützt, wen man besser findet. Und plötzlich wird sie in die Klasse von Usagi versetzt. Und man hat eine Klassenkameradin, die berühmt ist. Three Lives! Ja, in PGSM werden ja viele Elemente, die in den späteren Staffeln, weil es gab ja nur eine Staffel, man hat sich wirklich ausführlich bedient bei den anderen Staffeln. Man hat eigentlich alles geklaut, was man haben wollte und hat das integriert in die erste Staffel. Ja. Und dagegen ist auch nichts zu sagen, weil das ist auch ein schönes, so das gespiegelt zu sehen, ist immer schön. Ja. Und die Schauspielerin Alyssa Durbo, die ist unfassbar. Sie kann wirklich singen, sie hat Bühnencharisma und sie ist so böse. Sie ist eigentlich super nett als Mensch. Die Schauspielerin von Usagi, also Sawai Miu, nimmt sie immer sehr in Schutz und sagt, sie ist gar nicht so, sie ist furchtbar lieb. Aber sie ist wirklich böse. Und sie ist eben nicht so entfernt böse wie Beryl. Sie ist ein Schatten von Beryl, aber sie ist sehr, sehr eigenständig. Sie tut auch Dinge, von denen Beryl nichts weiß. Und sie tut auch, als Beryl tot ist, noch selber, kommt sie zurück. In das einem furchtbares Special, ja. Ich mag's. Es ergibt nicht den geringsten Sinn irgendeiner Art. Aber Mio ist auch super im Special. Als sie sich zur Königin der Erde ausruft oder der Welt und sagt, okay, jetzt hat hier jeder zu tun, was ich sage. Sie kriegt ein tolles Outfit und sie ist einfach furchtbar fies wieder mal. Und sie ist auch sehr fies zu Usagi. Sie ist sehr eifersüchtig auf Mamoru, aber generell hat sie Usagi im Visier. Sie hypnotisiert so ein bisschen die Klasse und bringt sie mit vielen Intrigen gegen Usagi auf. Also sie wird, als die Klasse irgendwie von einem Yoma angegriffen wird, taucht am nächsten Tag Kurokimio mit einem bandagierten Handgelenk auf und sagt, nein, Usagi, ich nehme dir das nicht übel, dass du mich, dass du mich hier alleine stehen gelassen hast, als der Yoma kam. Ich weiß ja, dass man mal irgendwie, ich nehme es dir wirklich nicht übel. Und die Klasse ist so, was, du hast sie allein gelassen? Mhm. Also solche Intrigen. Oder als in Minako hat sofort eine super Feindschaft mit ihr, weil Minako durchschaut das sofort. Usagi kann sich nicht wehren. Mio kommt zu ihr und sagt, können wir Freundinnen sein? Ich habe gar niemanden. Ich möchte so unbedingt mit ihr befreundet sein. Und Usagi kämpft noch mit ihrer Loyalität zu Minako, die sie noch nicht persönlich kennt in dem Moment. Und sagt dann, okay, nein, natürlich können wir Freundinnen sein. Und sie tut ihr Bestes, um eine Freundin zu sein für diese intrigante Person, die alles versucht, um sie schlecht aussehen zu lassen. Und dann kommt Minako und sagt, weißt du was, Usagi ist vielleicht ein nettes Mädchen, aber ich nicht. Und sowas probierst du nicht nochmal. Sonst sie hat so eine super Szene. Oder sie geht mal zu Mio ins Studio, um sie zur Rede zu stellen. Was soll das denn jetzt wieder? Und dann bricht Mio einfach nur spektakulär in Tränen aus und dann kommen sofort die Kollegen und sagen, tust du hier die Konkurrenz mobben oder was machst du hier, Minako? Und Minako steht sofort super schlecht da, weil hier diese Mio diese falschen Tränen vergossen hat. Und sie kommen immer mal wieder in dieselben Talkshows oder so, werden sie eingeladen und sie haben wirklich, sie hassen sich von Herzen. Ja. Sehr. Mio rennt auch im Dark Kingdom rum und hat eine Menge zu melden und hat eine Menge Kräfte auch. Sie kann teleportieren, sie kann Leute hypnotisieren. Aber sie ist doch so furchtbar random. Sie ist eben das, sie ist eine Art Beryl, die hier rumrennt. Ja, überall. Ja. Ich habe sie nie wirklich verstanden. Ich finde sie auch ganz cool, muss ich sagen, aber ich habe sie nie verstanden. Also es gibt so eine Fantheorie, dass Beryl auch ein Teenager war, bevor ihre Beryl-Erinnerungen erweckt wurden, aber da bin ich gar nicht dafür, weil ich liebe den Manga kennen zu sehr, dass sie eine Archäologin war. Ja. Sie wurde erschaffen von Jedaito und Beryl gemeinsam. Und das kann man jetzt auffassen, wie man will. Aber sie ist eben eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und Beryl kann auch durch ihre Augen sehen, wenn sie möchte. Ja. Es wird nicht wirklich gut zu Ende erklärt. Ja, und eben. Eigentlich mag ich es nicht, wenn ein Charakter eingeführt wird in eine Serie mit dem einzigen Ziel, Unruhe zu stiften, Streit zu suchen oder Konflikt reinzutragen. Ja. Es gibt diese intriganten Charaktere in allen möglichen Serien, die nur Hassfiguren sind und normalerweise mag ich es nicht. Vor allem ist es, finde ich, auch sehr verschenkt, weil klar, ich will tolle Mädels sehen in Sailor Moon, ich will Mädchencharaktere sehen, aber wir haben in Jedaito einen Schauspieler, der war 18 zu dem Zeitpunkt und sieht aus wie 14. Er hätte in dieser Klasse sitzen können. Ja, das stimmt. Er hätte intrigieren können er hätte spionieren können. Das ist einfach so ein bisschen, ich meine ja auch irgendwie Meta, aber das war ja bei Kiyosuke eben auch schon das Thema. Die Nebencharaktere selber sind eigentlich echt ganz toll, aber es ist manchmal schade, dass sie so weit ausgeufert haben, gerade so mit diesen Eintages, statt die Sachen einfach den Hauptcharakteren, die wir ja schon hatten, zu geben. Ja. Mio ist eine gute Ausrede, Aino Minako mehr ins Spiel zu bringen und das passt schon. Aber wir haben auch eine andere Figur, die werde ich nachher noch bringen, die sehr viel gute Minako-Szenen in die Serie bringt. Mio ist nicht gut charakterisiert, weil sie einfach nur diesen Zweck hat, Usagis Leben, das Leben schwer zu machen. Ja. Aber die Schauspielerin ist einfach so gut. Ja. Und ich kann es ihr irgendwie nicht so richtig übel nehmen. Ja, das stimmt. man hat einfach, sie ist eine Bösewicht, ein Schurkin auf Augenhöhe mit den Senshi. Und das ist schon nicht schlecht. Ein bisschen ist, ja. Doch, da hat sie. Das ist an und für sich wirklich nicht schlecht. Aber, ja. Sie machen nicht genug draus. Oder sie, obwohl sie so viel haben. Und, ich will meckern, aber ich bring's nicht wirklich über mich. Ja. Aber ja, also. Wie gesagt, das sind halt so manche Einmalcharaktere, also sie ist ja überhaupt gar kein Einmalcharakter, nein, aber ja manche Einmalcharaktere, finde ich, hätte man auch zurückziehen können, um Charaktere, die wir schon haben, auch durchaus andere Nebencharaktere, öfter zu zeigen. Ja. Gerade in den späteren Staffeln des Animes haben wir ja auch sehr häufig Nebencharaktere, die nie wieder erwähnt werden, die plötzlich weg sind, weil wir jetzt neue haben, die einfach, und dafür, dass wir dann gerade in so einer Staffel wie Stars ja irgendwie doch jede Folge jemanden haben und neu einführen gefühlt, weil der ja attackiert wird. Ja, nein, das da ist hätte nicht man schön. Durchaus mehr Charaktere nehmen können, die es schon gibt. Ja. Ja, das da komme ich auch. Das ist ein Charakter zum Beispiel, der auf meiner Liste ist, den ich total vermisse in späteren Staffeln, ist Shingo. Habe ich. Ich war in Versuchung, die ganzen Familienmitglieder der Senshi generell aufzuführen, weil ich gerne nochmal über den Opa von Rei geredet hätte, aber über den reden wir einfach, haben wir schon sehr oft geredet und wir haben über Amis Mutter schon geredet und auch über Minakos Eltern und das heißt, darf ich über Shingo reden? Dann würde ich sagen, ja. Lass uns über Shingo reden, weil da hätte ich auch was zu PGSM Shingo zu sagen und auch also PGSM Shingo ist super. Ja, also PGSM Shingo ist total toll. Aber ich mag auch den Anime Shingo. Der wird ja so gehasst von vielen Leuten und der ist einfach eine kleine Bratze. Muss man ja einfach sagen, der ist so fies manchmal. Ja, nervig. Aber das ist so ein typischer kleine Bruder. Kleiner Junge. Das ist so eine kleine Bruder-Dynamik. Total. Aber ich muss sagen, ich mag auch diese kleine, wir streiten uns die ganze Zeit Dynamik. Mhm. Oftmals sehr viel lieber in Geschwistern, als wir sind ein Herz und eine Seele, weil das ist total übertrieben. So sind Geschwister nicht. Also, wie oft ich mich mit meinen Geschwistern gerade in dem Alter so bitterböse gestritten habe und wir uns wirklich kein gutes Haar aneinander gelassen haben und wir uns aber trotzdem total lieben. Und wie gesagt, so einseitig war die Charakterisierung auch gar nicht. Ja, wir haben, wenn wir Shingo nur 2 Minuten sehen, sehen wir Shingo eigentlich furchtbar. Aber wir haben auch, also zum Beispiel in der ersten Staffel, Folge 18, das ist die Folge mit Mika, mit dieser Freundin, die Puppen macht und wo er dann eben auch so ein kleines Sämon, wo wir als Usagi als total gute große Schwester sehen, die sich total für ihn einsetzt und die ihn auch Lob gibt für das, was er macht, auch wenn sie keine Sailor Moon da drin sieht, sondern ein Schweinchen in dem kleinen Figürchen, das er eben selber aus Ton bastelt. Aber und wo er dann auch rot wird und das Kompliment auch annimmt und die einfach auch tatsächlich mal echt süß miteinander umgehen und er sich auch von ihr helfen lässt und alles. Und dann gibt es ja eben noch die Tatsache, und das finde ich für immer total toll, dass er ja irgendwie Sailor Moons größter Fan ist, obwohl er nicht weiß, dass das eine doofe Schwester ist. Ja. Das ist süß. Und das finde ich so Zucker. Und dieses, ganz, ganz tief drin kann er sie gar nicht leiden, weil er liebt alles, was da in Sailor Moon drin ist, und das ist seine Schwester. Und ich stelle mir schon vor, dass ein Shingo, der größer wird, irgendwann eine ganz schöne Beziehung hat zu Saki. Ja. Und sie durchaus mag, auch wenn er sein Leben lang natürlich seine Augen rollen wird über seine doofe Schwester. Ja, und vor allem jüngere Geschwister müssen ja dagegen ankämpfen, dass sie, wenn sie kleiner sind, viele Dinge nicht so gut können wie die Großen. Genau. Und das nagt an ihnen. Das sehe ich ja bei meinen zwei auch. Oder das siehst du bei so vielen Geschwistern, dass die Jüngeren nicht ankommen gegen die Großen und dann eben zum Chaos greifen, zum Stören, zum Nerven, zum Witze reißen. Wenn dann der Kleine sich auch begründet sehr viel besser in der Schule sieht, etc. Ja. Ne, dann ist das ja auch Reiberei. Wenn man sich mit jemandem anfreundet, der jüngere Geschwister hat, gerade so Kinder, die dann merken, wenn wir dahin gehen, stört immer der kleine Bruder dazwischen. Vor allem, wenn mein Kleiner sich über sowas beschwert, sage ich, ach ja, tut er das? Macht er das? Ja. Ja, aber ich meine, das ist einfach, ich finde das total realistisch. Ich das ist total unbedingt. Realistisch, das siehst ich du überall. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man, also Leute, die Geschwister schreiben, die so ein Herz und eine Seele und sich und die einander die besten Freunde sind, die hatten keine Geschwister in dem Alter. Gibt's auch. Aber wenn die Konkurrenz... Ja, gibt es, kann. Aber das ist halt nie so einseitig. Das ist nie so. Also Geschwister streiten sich. Man geht sich ja, Geschwister gehen sich irgendwann immer auf die Ketten. Das ist unvermeidlich. Und deswegen so komplett. Aber ja, deswegen, ich mag das. Ich finde, das ist eine total, übertriebene Porträtierung, aber das ist durchaus, finde ich, recht realistisch, wie sich der kleine Bruder, der doch so viel Jahre jüngere kleine Bruder einer Superheldin durchaus verhalten kann, ja. Das finde ich aber in PGSM wirklich schöner. Da ist Shingo manchmal auch unmöglich, wo zum Beispiel Usagi zugibt, dass sie einen Freund hat. Also macht er so Wirkgeräusche, so bläh, genau. Oder genau. Wenn Usagi irgendwas Unreifes macht, dann schüttelt er den Kopf und sagt, ich muss das wieder. Ja, also gerade im PGSM, ich liebe den PGSM-Shingo und wie er da einfach mal oftmals steht, man einfach so ein Close-up von seinem Gesicht hat. Usagi ist auch nicht unschuldig, weil am Telefon, der Vater ruft an, Usagi geht ans Telefon und dann, Papa, bringst du uns was mit? Shingo will nix. Und dann Shingo, was? Ja, das ist aber im Anime ja genauso. Und das haben die auch. Usagi nimmt ihm einfach auch sein Spiel weg und hat da auch einfach so, das ist meins, das mache ich jetzt. Ne? Und aber in PGSM haben wir eben auch öfter so Szenen, wo sich Shingo echt Sorgen macht um seine Schwester. Wenn er merkt, sie ist todunglücklich und sitzt weinend in ihrem Zimmer, oder wenn er merkt, sie sitzt jetzt da und lernt, dann macht er sich echt Sorgen und sagt, sie hat übergeschnappt. Was ist mit meiner Schwester los? Ja, das finde ich groß. Also wie gesagt, den Shingo in PGSM, muss ich auch total sagen, den finde ich super. Den finde ich richtig super. Extra schön ist auch, wir sehen den Schauspieler jetzt noch ab und zu, wenn die haben so ehemaligen Treffen. Die ganze Gang von PGSM. Die Fotos von Usagi und dem groß gewordenen Shingo. Ja. Das finde ich so toll. Und da kann man sich eben, weil oft ist die Fanfrage, was wird aus Shingo, wenn er groß ist, im Anime kennen, egal. Aber im PGSM kennen haben wir eben diesen Schauspieler, der damals vielleicht auch 10 war oder so und der heute erwachsen ist. Und die beiden stehen dann zusammen im Foto und das ist so süß. Finde ich total toll. Einen erwachsenen Shingo, das will man haben. Was würdest du denn denken, würde Shingo machen im Anime kennen oder auch im PGSM kennen? Was macht dein erwachsener Shingo? Also, weil er ja so ein Fan ist von Sailor Moon, denke ich mal, dass er also heute würde man Social Media suchen, aber damals hat man eben Zeitschriften und Zeitungsartikel ausgeschnitten und gesammelt und so. Ich denke, dass er vielleicht in die Richtung von seinem Vater geht und in diese Reporter-Richtung geht. Ja, und wenn's wir sehen nicht, dass er fotografieren kann. Wir sehen, dass Usagi das mit dem Fotografieren gelernt hat, aber vielleicht auch Shingo und auch das Recherchieren und so. Ich könnte es mir vorstellen, dass er in die Richtung geht. Ansonsten ist er halt nicht definiert in irgendeine Richtung. Ja. Er könnte jeden Beruf ergreifen, alles er könnte möglich, alles machen. Er wird ein liebevoller Vater sein, denke ich, wenn er Kinder hat, weil er das von zu Hause kennt. Ich hoffe auch, dass er mit Usagi... Wie reagiert denn ein erwachsener Shingo darauf, Beziehung, wenn seine Schwester plötzlich die Königin der Welt wird? Genervt. Nach außen hin super unterstützend und im Inneren schon ein bisschen genervt. Ich denke, als Erwachsener gönnt man das den Geschwistern natürlich viel mehr, weil da ist diese Rivalität einfach mal beendet. Und wie reagiert ein erwachsener Shingo, wenn offensichtlich diese Schwester jetzt Königin der Welt ist, zu erfahren, dass das Sailor Moon war die ganze Zeit? Also, ich weiß es wirklich nicht. Ob er sofort verkraftet alles. Aber das Sailor Moon Ding kann ich mir noch besser vorstellen als das Königin Serenity Ding. Ja. Weil wenn sie Königin wird und es gibt ihn noch in Crystal Tokyo, dann wird er sehr, sehr schnell in eine Rolle geworfen, königliche Familie, auf die er in seinem Leben nicht und niemals vorbereitet war. Ja. Und das ist schwer. Total. Also das ist, denke ich mal, Ich wünsche ihm, dass er sich da für sich was Gutes rauszieht, aber ich habe ein bisschen, da mache ich mir schon Sorgen um ihn, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Andererseits. Shingo, ja. Weil ich denke eben nicht, dass er dann verschwinden kann und sein eigenes Ding leben, wie er will, sondern er steht dann im Rampenlicht. Ich meine, wir haben immer noch, ich glaube schon, dass wenn er das wollte, wenn das seine Entscheidung wäre, dass das in dieser Welt, in der es Magie gibt, ginge. Mhm. Aber who knows, ob er das möchte. Ja. Am Ende. Und er muss auch mit dieser langen, plötzlich hat Usagi so eine lange Vergangenheit und Usagi hat ja auch mal diese Krise von, ist meine Familie wirklich meine richtige Familie? Und sie muss sich da praktisch wieder rein adoptieren in ihre eigene Familie im Kopf. Ja. Und das kann Shingo vielleicht auch haben, so eine Krise, wo er total denkt, ist das tatsächlich meine Schwester? Ja. Sie ist, einerseits soll sie meine Schwester sein, andererseits soll sie diese Mondprinzessin schon immer gewesen sein. Vor allen Dingen, weil sie ist ja nicht Königin Usagi. Sie ist Neo Queen Serenity. Mhm. Sie ist also quasi, und ne, das ist ja, er ist ja irgendwie in ihrer Familie, aber er hat ja natürlich keinen Anspruch auf Thron oder irgendwas, weil das ist, kommt ja nicht von der Seite. Mhm. Das heißt, er ist ja wirklich nur Anhängsel und das, was sie eben so auszeichnet, ist nichts, was mit ihm was zu tun hat. Und weißt du, was ich mir für ihn wünsche und was wir leider nicht sehen. Ich wünsche mir von tiefstem Herzen eine Mamoru Shingo-Freundschaft. Ja, ich auch. Total. Total. Am Anfang vielleicht noch nicht. Ja. Sicherlich nicht auf Anhieb. Dafür ist Mamoru, denke ich, zu zurückhaltend. Aber die beiden haben dasselbe Problem. Wir sind nur von der Erde und Usagi hat diese glorreiche Mondrolle und beide lieben vielleicht Usagi und wollen das Beste, aber müssen mit Dingen klarkommen, um die sie nicht gebeten haben. Und ach, die beiden, das wäre doch schön. Die beiden es gibt eine total süße Fanfiction von Ugly Girl Jacket. Die ist, also es ist ein Drabble, das, oder nicht mal ein bisschen länger als ein Drabble, aber keine 1000 Wörter lang, ist so ein mini kleines Ding, wo Usagi und, nicht Usagi, wo Mamoru und Shingo wirklich aufeinander sitzen und mal reden und sie zum Entschluss kommen, also ne, wie, Mamoru ist schon lange mit Usagi zusammen in dem Ding, aber da zu dem Schluss kommen, dass das, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie gerne Usagi ärgern und das dann losgehen und das machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gelesen habe, aber das klingt total süß. Das ist total niedlich, das ist mega niedlich. Aber ja, was ich total hasse in Fanfiction mit Shingo, wenn man den Tsukinos plötzlich auch eine Vergangenheit auf dem Mond schreibt. Nein, das finde ich, muss man nicht haben. Sie sollen ja eigentlich schon diese Erdverbindungen repräsentieren. Genau. Deswegen finde ich das, ich finde das total scheiße. Jeder soll machen, was er will, weil diese Mondvergangenheitsdinger. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Jedem das seine. Aber für mich selber, ich mag das nicht wegen. Ja. Das ist nicht mein, das ist nicht der Sinn dieser Charaktere für mich. Ja, ich denke auch, die sind so ein bisschen aus ihrer Zeit rausgefallen, diese ganzen Mondvergangenheitsfiguren, die Senshi, die Shiteno, Mamoru und Usagi, die sind, denke ich schon, man muss nicht den Rest auch noch auf den Mond pflanzen, nein. Mir gefällt es, dass die anderen eben die von der Erde sind und dass eigentlich auch Usagi dadurch von der Erde ist. Ja. Weil Ikuko von der Erde ist. Und ich würde gerne über Ikuko reden, speziell nochmal. Ja. Weil wir haben immer gestritten, welche Ikuko ist die ideale Mutter? Die Anime-Ikuko oder die PGSM-Ikuko? Wie ist das jetzt gemeint von japanischer Seite aus? Ich liebe eben die PGSM-Ikuko. Die ist großartig, ja. Die, jetzt habe ich die Schauspielerin nicht rausgesucht. Also sie ist eben nicht dieser harte Kontrast zwischen Erwachsen und Kind, den wir im Anime haben. Die verantwortungsbewusste Mutter und die verantwortungsscheue Usagi. Ikuko hat ihren Haushalt nicht ganz im Griff, hat ihre Familie auch nur so, also Ikuko ist auch die, die vergisst, dass Usagi eigentlich morgens pünktlich hätte los müssen, weil sie beide vorm Fernseher sitzen und die neuesten Nachrichten von Aino Minako schauen. Und Shingo also ist Usagi, dann... Ja. Ich, Usagi ist total, total ja. Ikukos Kind. Im PGSM sieht das man, wo Usagi das alles her hat. Genau. Und das gefällt mir. Genau, finde ich auch, total. Und Ikuko ist trotzdem eine Mutter und trotzdem nicht kein zweites Kind im Haushalt oder drittes, sondern sie ist schon diejenige, die auch mal sagt, was zu tun und zu lassen ist. Sie ist, sie kümmert sich, wenn sie merkt, dass es Probleme gibt. Sie ist natürlich oft so eine Comedy-Figur. Ja. Aber trotzdem ja sehr liebevoll. Ja, sie ist ja, so lieb. Sie wird als total, also wie gesagt, als Usagi in Erwachsenen irgendwie, ne? Wie man, es gibt so eine Szene, wo Ami das erste Mal zu Besuch kommt und dann kommt Ikuko mit Getränken rein und dann fängt sie an, sich mit Usagi auf dem Bett wirklich Ringkämpfe zu machen und Usagi, sie fällt dann auf Usagi und sagt, oh, meine Tochter rebelliert, oh nein, was mache ich jetzt? Und zieht das Ganze so ins Lächerliche. Ami ist vollkommen überfordert, Usagi quietscht vor Vergnügen. Sie macht das mit viel Humor eben. Eben. Und sie ist, aber wie gesagt, das ist einfach, ja, das ist jetzt nicht das typische ideale Mutterbild einer japanischen Mutter, aber das ist genau diese Liebe, die da total drin sind. Und deswegen ist es auch mein Favorit. Also ich mag die viel lieber als eine Ikuko, die im Anime und in Crystal ihre Tochter vor der Tür stehen lässt, wenn sie eine schlechte Note hat. Ich denke ein Stück weit, dass sie so an die Decke geht im Anime auch, dass sie so ausrastet. Das ist auch nicht das Ideal der japanischen Frau. Nee. Das ist auch eher eine Schwäche, die man so zeigt, wo man sie menschlicher macht. Aber es ist nicht schön. Wie gesagt, das ist ja an sich, das ist ja auch tatsächlich nie als böse gemeint. Nein. Das ist ja, weil das ist einfach auch so ein bisschen japanische Kultur, die auch in den 90ern, die dann einfach noch so war. Aber ich meine, auch die originale Ikuko, das erzähle ich ja immer wieder gerne, aber die originalen Eltern von Usagi sind ja inklusive des Namens gemodelt Naokos eigenen Eltern, die ja eben Ikuko und Gunji heißen und die auch genau vom Charakter so sind. Das finde ich so süß. Das finde ich auch total süß. Das heißt, da steckt ganz viel Liebe drin. Ich habe es doch rausgesucht, die Schauspielerin. Nein, steht nicht. Ich mache das für mich tatsächlich auch immer als Freibrief. Kaori Morikawa. Also das Schöne ist, dass im PGSM wird manchmal so ein bisschen die Uhr zurückgedreht, wenn ihnen im Anime was nicht gepasst hat. Zum Beispiel mit dem Lernen. Als Usagi plötzlich sich hinsetzt und so viel lernt und sich hinterher merkwürdig benimmt, sagt Ikuko, nein Usagi, du musst doch nicht so viel lernen, dass du Schaden nimmst. Lieber eine schlechte Note, als dass du davon irgendwie zusammenklappst. Dass ich sage, du bist doch viel wichtiger als die Noten. Das finde ich so süß von ihr. Ja, auch, das und sind ja auch 10 Jahre später, ne? Und andererseits meldet sie sich so zu einer Nachhilfeschule an, wenn die Noten schlecht werden. Also es ist nicht so, dass es ihr egal ist, dass sie nichts tut. Ja. Aber wenn sie merkt, mein Kind leidet, dann sagt sie, nein, Usagi, übernimm dich hier nicht. Also oder zumindest, man merkt, im Zweifelsfall würde sie die Noten sein lassen und Usagis Glück bevorzugen. Ich finde aber gerade für Ikuko, da sind einfach so riesige Unterschiede. Die PGSM-Usage ist ganz unterschiedlich, die Manga und die Anime-Usage, Ikukos sind ganz unterschiedlich. Es sind dann überall, wie gesagt, das ist Naokos Mama, die sie da, und Naokos Papa auch, die sie da reinpackt. Ja. Und sie ist halt überall so unterschiedlich und überall als, so stelle ich mir die beste Mutter vor, im Naokos Fall halt ihre eigene, was ich mega niedlich finde. In PGSM halt so, wie Usagis Mutter man sich vorstellt und trotzdem total mega liebevoll. Mhm. Und das muss ich sagen, nehme ich mit. Meine Ikuko, die ich schreibe, ist keine dieser Ikukos, sondern ist meine Mama. Ah, okay. Also das ist genau so. Also dieses, als quasi als Bild, sich die Mama, die man haben möchte, zu schreiben. Mhm. Das ist meine Mama. Mhm. Ja. Wobei natürlich auch, wie gesagt, das ist ja, es ist Naokos Mama und sie hat ja auch im Manga hat sie echt schöne Momente, zum Beispiel eben ich gegen Ende, wo sie... Da fällt mir ein, ich sehe sie nicht oft geschrieben in Fanfiction. Es kommt völlig drauf an. Also ich habe sie sehr, sehr viel geschrieben, als ich Ikigai und Yugen geschrieben habe. Da war sie ein total zentraler Charakter. Auch da wusste sie auch, dass Usagi Sailor Moon ist und hat so ein bisschen, hat Panik gehabt, aber geholfen. Das heißt, da habe ich sie noch sehr viel geschrieben und da ich sie dort so unfassbar viel geschrieben habe, habe ich sie später nicht mehr ganz so viel geschrieben. Aber ja, es ist halt, dann ist halt die Frage wieder, wie wird sie benutzt? Ist sie eine Hürde? Ist sie also die Eltern, vor denen man sich verstecken muss? Oder ist sie wirklich ein eigener Charakter? Also was sie im Anime besonders gut macht, ist Usagi unterstützen mit diesem Freund hier. Das macht sie auch im PGSM. Ja. In PGSM macht sie sich ein bisschen über Usagi lustig, weil sie das macht. Das ist ihre Art. Aber dass sie das eben unterstützt. Ja, das macht sie auch. Das macht und das finde ich überall. Schön, weil da haben wir diesen Kontrast, dass ihr Vater damit überhaupt nicht klarkommt mit dem Gedanken, dass sein kleines Mädchen hier erwachsen wird. Und Ikuko, die ist darauf eigentlich schon vorbereitet. Und genau. Die unterstützt Usagi in dieser Hinsicht schon sehr. Das ist schön. Wir haben im Manga ja auch diesen schönen Moment, da wollte ich eben drauf kommen, aber das ist dieses Gegenende, wo Usagi ihr die Katzen gibt und quasi dieses passt drauf auf und Ikuko ist am Weinen, weiß gar nicht wieso und hat das Gefühl, sie sieht ihre Tochter jetzt zum letzten Mal. Das ist so ein bisschen parallel, da hatten wir in der Naru- und Umino-Folge schon mal drüber geredet, zu diesem Panel, das wir mit Naru auch schon mal hatten, dieses, wo man nicht weiß, ob sie es weiß oder doch weiß oder was ahnt. Das hatten wir da eben auch für Ikuko und das fand ich einen ganz warmen Moment eigentlich. Ja. Und so einen ähnlichen Moment haben wir auch im Anime tatsächlich, in der Lake Yokai-Folge, wo sie da alle an diesem Onsen in den Bergen sind, wo Ikuko ihre Tochter ansieht und sagt, manchmal wirkt sie wie ein ganz anderer Mensch. Ja. Ich denke, einerseits wird ihr nicht allzu viel entgehen, andererseits habe ich nie den Eindruck, sie weiß von der Sailor Moon-Identität. Aber wie, irgendwas muss sie wissen. Aber sie ahnt irgendwas, dass irgendwas los ist, das ahnt sie trotzdem. Ja. Und ob das halt nur, meine Tochter ist halt, wird jetzt erwachsen und ich erkenne sie nicht mehr, ist. Ja. Oder irgendwas ist dahinter, ich glaube eher Ersteres. Aber sie ist halt nicht ganz so ahnungslos, wie zum Beispiel Kenji. Ja. Ja, also ich könnte jetzt noch einen Haufen guten Ikuko-Szenen aufzählen, aber ich glaube, wir haben es auf den Punkt gebracht. Ja. Eigentlich passt jetzt ganz gut, dass ich noch mit einem letzten PGSM-Charakter reingrätsche, obwohl ich nicht dran bin, weil Ikuko im PGSM ist zur Schule gegangen mit einem Typen, der mit dem sie damals im Theaterclub war, in der Theater-AG. Und dieser Typ heißt Sugao Saito und ist Minakos Manager. Und Minakos Manager ist auch so ein Ding, über das man sich ärgern müsste, aber nicht kann, weil er ist so super. Minako ist ein Idol in PGSM, sie ist berühmt, sie hat ein Hit-Album, sie ist überall zu sehen, Zeitschriften, Werbung, Werbespots. Das ist auch ein Ding, wer kriegt den nächsten großen Werbespot? Sie kämpft, muss darum kämpfen und an ihrer Seite hat sie einen Manager und der ist klasse. Das ist für mich ist eben auch immer dieses, als Erwachsene sich so eine Serie anzuschauen und dann zu sehen, kritisch zu gucken, welche Rolle spielen hier die Erwachsenen in diesem Leben von diesen Mädchen. Ja. Und er ist einer, er steht so hinter Minako. Er unterstützt sie so dermaßen. Es ist schön zu sehen, dass da ein Erwachsener ist, der sich verantwortlich fühlt, auch wenn Minako mehr oder weniger tut, was sie will und eigentlich auch zu viel arbeitet und auch ihre eigenen Probleme hat. Aber er ist einfach so eine positive Figur in ihrem Leben. Er ist eigentlich ist er eine sehr blöde Karikatur von einem schwulen Mann, weil er ist eben, er lackiert sich die Nägel, er kreischt rum, aber der Schauspieler macht das einfach gut, ihm eine menschliche Tiefe zu geben. Und wie gesagt, dann haben sie eine Episode, wo Minako keinerlei Rolle spielt, wo er einfach mal in Usagis Küche sitzt mit Ikuko und die beiden albern rum. Und es stellt sich raus, die sind zusammen zur Schule gegangen und er würde sie gerne casten für eine neue Art von Show. Und dann machen sie eine Probeaufnahme mit unter anderem Shingo und Usagi, die sofort beide extrem genau gleich viel genervt sind von dieser Scheiße. Und Zwei augenrollende Kids und ihre Mutter wirft sich eben mit dem größtmöglichen Einsatz hier in einen Parkour, den sie zu bewältigen hat, der sehr übertrieben ist, und die beiden geben Vollgas und es ist nicht gesund. Ja. Aber es ist sehr lustig. Und er ist sehr übertrieben, aber ich mag ihn. Er wird auch mal, gleich von Anfang an wird er von einem Yoma besessen, und sie haben so einen Gag, dass Usagi den Unterschied nicht erkennt, ob er jetzt von einem Yoma besessen ist und deswegen rumkreischt oder ob er generell so ist. Mhm. Das ist schon ein bisschen gemein. Er wird gespielt von Narushi Ikeda. Er hat einfach gute Episoden. Er hat so eine Game-Show-Episode. Als Minako beschließt, mit diesem Singen jetzt aufzuhören, intrigiert, also dann tut er sich zusammen mit Rei. Und die beiden inszenieren eine Rivalität von einem neuen Idol namens Mars Reko. Und das geht ja gar nicht. Dass ja. Minako hier ausgestochen wird von Rei als Rivalin. Und dann wird eine Game-Show organisiert. Welches von diesen beiden neuen Idols kriegt das neue Lied? Und dann müssen sie diese Gameshow gewinnen, und er ist der Gameshow-Host. Das liegt ihm natürlich, hier mit dem Mikrofon zu stehen und diese Mädchen anzufeuern. Und zum Schluss kriegt er diese Szene, wo er sagt, also Minako und mit Singen aufhören, nein, das geht einfach nicht. Aber du hast nie den Eindruck, dass er hier nur sein Geschäft schützt oder seinen Job macht. Man hat immer den Eindruck, er mag sie wirklich. Mhm. Und das sind manchmal nur so kleine Szenen, wenn er mit ihr drüber redet, wie sind die neuen Entwürfe vorangekommen für das Album oder so. Es sind so menschliche Szenen einfach. Sie hat jemanden an ihrer Seite, auf den sie sich verlassen kann, der für sie auch mal kämpft, der sie als ihre Schwächen sich auch mal zunutze macht vielleicht, aber der einfach ja, für sie da ist. Und das tut mir eigentlich ganz gut. Und das, ehrlich gesagt, versöhnt mich darüber, dass wir nie ihre Familie sehen und nichts von ihrem Hintergrund wissen ansonsten. Und er hat so gute Episoden. Das, also... Ja. Und ich hatte ihn im Kopf als Shacho Shugao, dass er so genannt wird. Aber Shugao ist sein Vorname. Das Wikimon sagt, nein, nein, er ist Shacho Saito. Shacho heißt Chef, also er ist wahrscheinlich Chef der Agentur oder Chef von diesem Management-Ding. Keine Ahnung jetzt. Aber, ja. Er ist eben eine Nebenfigur, die sehr viele Episoden hat und die eine sehr, sehr wichtige und gute Rolle spielt. Und ich kann wirklich... Trotzdem, dass er so eine blöde Karikatur manchmal ist, das kann man... Ja. Ich kann es ihm nicht übel nehmen, er ist gut. Er wird gut benutzt. Er wird gut benutzt, ja. Ja, dann darfst du wieder. Ich habe noch so viele und ich kann mich nicht mehr entscheiden, wen ich jetzt... Ich hätte einen Vorschlag, der sich bei uns überschneidet, wenn wir noch eins reinnehmen wollen. Ja. Dass wir beide auf unserer Liste hatten, nämlich Chibi Chibi. Ja. Dann machen wir Chibi-Chibi. Wir wollen sicherlich mal eine Galaxia. Irgendwann wird es eine Galaxia-Episode geben in diesem Podcast. Und dann wird man über Chibi-Chibi reden müssen. Aber man kann sie auch mal separat machen. Ja. Weil sie auf meiner Seramu-Liste ist. Genau. Ich meine, Chibi-Chibi wurde natürlich irgendwie in die Serie gefühlt reingeschrieben, weil sie Chibi-User nicht mehr hatten und irgendwie dieses kleine Kind wieder dazu packen müssen. Jetzt, Chibi-Chibi ist ja jetzt ein ganz anderer Charakter als Chibi-User. Ja. Und Chibi-Chibi ist vor allen Dingen, ich meine, ja, sie ist ja auch vor allen Dingen im Manga und im Anime jemand anders. Ja. Muss man dazu sagen. Ja, und das finde ich aber gut. Finde ich auch. Aber ich mag eigentlich die Idee lieber, dass sie eine Form, dass sie Kosmos ist, dass sie eine Form von Usagi ist, dass sie dort ist. Ich mag das im Manga die andere so lieber. Unfassbar sehr. Ich mag das im Manga so unfassbar sehr, diese Idee, dieses in der Situation, in der Usagi am einsamsten ist, ihre Einsamkeit eben anfing. Chibi-Chibi kommt als Usagi, um zu trösten, da zu sein für sie. Natürlich, um die Geschichte zu ändern, um sich zu umentscheiden. Und dass sie dann eben aber trotzdem nicht sprechen kann, sondern ja wirklich eigentlich nur nachplappert. Ja, das stimmt. Das ist, das ist eigentlich schon schön, dass jemand da ist für Usagi. Ja. Ich kenne sie eben aus den Seramios und da ist sie zum einen schon mal von einer älteren Schauspielerin gespielt. Also sie sieht eben nicht aus, als wäre sie 3, sondern sie sieht eben aus, als wäre sie sogar älter als Chibiusa manchmal oder so alt wie Chibiusa und die beiden können auch mal aneinander geraten in, ich glaube, Starlight Ryusei Densetsu, ist es so, dass Chibiusa diese Chibi-Chibi nicht leiden kann, weil sie sie immer nachmacht. Mach mich nicht immer nach und so. Und dass Chibi-Chibi dort ein ernsthaftes Gegengewicht zu Galaxia aufbauen kann, ist gut, weil du brauchst so jemanden. Weil Galaxia ist einfach so zu stark. Sie ist fast nicht zu stoppen. Und irgendjemand ist da, der ihr noch Kontra bieten kann. Und das ist eben nicht nur die Prinzessin Kakyu, sondern das ist eben auch Chibi-Chibi. Die einerseits ist sie ja in Seramio und ich glaube auch im Manga, ist sie der Sternenkristall von Galaxia. Also Galaxia hat ihre Seele sozusagen ausgelagert. Man kann sie jetzt nicht mehr wirklich besiegen, weil sie ist sozusagen der Horcrux von Galaxia. Ja. Aber das ist eine mega gute Charakteristik. Der Horcrux von Galaxia. Ja, aber sie verkörpert das Gute in Galaxia. Ja. Und sie kann Galaxia stoppen und sagen, Moment. Ja. Geh nicht zu weit, geh nicht so weit. Ich finde es in beiden Sachen gut. Das finde ich toll, dieses, ne, du kannst ne, das Gute in den Menschen als und sie ist ja wirklich gut. Sie ist ja so zuckersüß. Sie symbolisiert diese Entscheidung, die Galaxia getroffen hat, das Böse mit den eigenen Waffen zu schlagen, aber das Gute in sich dann sozusagen wegzuverstecken bis in der Zeit. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut als Geschichte. Ja, ich finde es aber andersrum natürlich auch die andere Medaille, die sie ist Kosmos und sie ist Usagi und hat vergessen, wie man unschuldig ist. Ne? Die Kriegerin der Unschuld ist nicht mehr die Kriegerin der Unschuld. Und trotzdem ist sie das kleine unschuldige Kind, das zurückkommt. Mhm. Das finde ich auch total poetisch. Das finde ich auch total toll. Und ja, wie gesagt, auch als Charakter selber im Anime, ich finde sie zuckersüß. Die Kleine, die irgendwie nur nachplappert, aber genau die richtigen Wörter nachplappert. Ja, und für Chibiusa hat man sich sehr in diese Comedy reingelehnt, dass kleine Kinder sehr nervig sein können. Und Chibi-Chibi zeigt das Gegenstück. Kleine Kinder können so süß sein. Ja, genau. Und vor allen Dingen ist sie dort ja auch für Usagi, wie oft Usagi auch gezeigt wird, wie sie mit diesem Kind kuschelnd einschläft. Ja? Und wie das wirklich eine Stütze ist und wirklich jemand ist und auch eine ganz liebevolle Beziehung ist. Die Usagi kümmert sich ja um dieses Kind rührend. Herzallerliebst, total niedlich. Ja. Und auch Chibi-Chibi, was sie sagt, wie sie das sagt. Und dann gibt es diese Szene in der Softball-Episode, wo Chibi-Chibi eben auch dabei ist und Seiya sitzt da und erklärt Usagi, dass jeder Mensch einen Stern in seinem Herzen trägt und manche sind einfach so ein bisschen strahlender als andere. Und Chibi-Chibi guckt so ganz hoch und so und er klopft dir so ein bisschen auf den Kopf und sagt, ja, du hast auch einen Stern, Chibi-Chibi. Und das finde ich so süß. Das ist sehr süß. Es ist aber auch süß in Seramio, weil da hängt sich Chibi-Chibi gerade in Starlight Ryusei Densetsu, hängt sie sich sofort an Mamoru. Sie haben diese schöne Szene, wo Mamoru ihr ein Lied zur Gitarre singt und dann nimmt er sie mit und Hotaru sagt dann, ja, Mamoru kümmert sich eben gern um kleine Mädchen, nicht wahr? Usagi, hint, hint. So. Ein bisschen, also ich habe immer das Gefühl, dass sie andeutet, dass Usagi eben auch nur ein weiteres kleines Mädchen ist, um das sich Mamoru gern kümmert. Das ist ein bisschen gemein. Ja. Aber das würde zu dem Ton in dem Musical passen, wo sie alle ein bisschen gerne aufeinander rumhacken. Und da ist es tatsächlich so, dass es eine Mamoru-Chibi-Chibi-Achse auch gibt. Das passt auch sehr gut, weil Mamoru hat dann was zu tun, das zu seinem Charakter passt. Aber ich mag wirklich auch gern die reine Optik davon. Ja, da ist jetzt eine noch... Ich bin nicht ein Fan von, dass sie eine Sailorin ist. Dass diese kleinen Kinder hier Sailor-Kriegerinnen sind. Auch, aber ich bin mir sicher, für die Zuschauerinnen ist das natürlich... das Beste. Mein, ja. Ich meine, es macht ja trotzdem natürlich Sinn, in beiden Varianten, egal ob sie der Sternkristall von Galaxia ist oder ob sie Kosmos ist, ja. Dann ist sie natürlich die Essenz einer Sailor-Kriegerin. Und dann ja. macht es Sinn. In beiden Fällen macht es total Sinn. In beiden Fällen. Ja. Aber trotzdem finde ich das nicht schön. Vor allem, weil wenn sie macht ja auch Chibi, nicht wirklich was, gerade im Anime. Ja, Chibiusa ist eindeutig eine Babykriegerin. Das heißt, sie kann Zuckerherzen verschießen, sie ist nicht wirklich. Also sie kämpft nicht wirklich, es ist mehr so ein, sie lernt in das Ausbildung, noch. Genau, ja. Sie lernt das alles erst noch. Es ist eher so Kind mit Spielzeug, Waffe, aber das ist bei Chibi Chibi nicht der Fall. Genau. Kann auch nicht der Fall sein, egal ob sie Galaxia oder Kosmos und ist sie ja die Essenz einer erwachsenen, unfassbar starken Kriegerin. Und das sind dann zwei. Ist ja auch die Kraft, ja, die genau. sie gibt, ist ja auch immer als warm und riesig Und deswegen passt es auch, dass sie eigentlich nicht so menschlich rüberkommt. Mit ja. diesem, sie kann nicht richtig sprechen. Ist aber total intuitiv. Ne? Und die Dinge, die sie sagt, also in Seramius sagt sie manchmal einfach auch einzelne Wörter oder wiederholt was, was darauf hinweist, dass sie Dinge weiß, die andere nicht wissen. Ja. Sie ist sehr geheimnisvoll und das passt dann auch. Also total. Sie ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ja. Eben, sie ist ja nicht tatsächlich ein Kind. Ja, eben. Und das macht man irgendwie schon klar. Also sie, ja. sie wird eben schon, sie ist süß und man kümmert sich sehr lieb um sie, liebevoll, aber da steckt von Anfang an immer sehr viel mehr dahinter. Ja, total. Und ich habe mal gelesen, eine Gegenüberstellung. Sie sind ja beide, Chibiusa und Chibi-Chibi, sind beide aus dem Himmel gefallen. Mhm. Und das alleine, wie sie aus dem Himmel fallen, sehr charakterisierend ist für den Unterschied zwischen den beiden. Chibi-Chibi eben ganz elegant mit ihrem Schirmchen, sowohl ja. im Manga als auch im Anime, tut keinem was, ganz ja. wie so eine Blüte, die im Wind schwebt, die dann einfach da runterkommt. Und Chibiusa, die da runterklatscht und Usagi fast das Genick bricht. Ja. Und dann noch eine Waffe zieht. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Und das macht Chibi Chibi ehrlich gesagt ein bisschen sympathischer. Ja, wesentlich. Total. Aber ja, damit würde ich es gerne abschließen, weil damit haben wir eine gute Figur, die in eigentlich stimmt. allen Medien unterschiedlich drin ist und viele Facetten hat, ohne wirklich charakterisiert großartig zu sein, ja. weil sie nicht muss. Ja. Hat und, ja auch die besten Fantheorien, haben wir in den Fantheorien. Ja. Wochen, ne? Aber es ist großartig. Und alles, was wir noch auf unseren Listen haben, würde ich in einer anderen Folge, in der nächsten Folge nochmal machen. Mhm. Ja, dann vielen Dank und sag nochmal, wo man dich findet. Man findet mich auf AO3, auf fanfiction.net und auf Tumblr, überall unter dem Penname Flora One. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Ciao. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!